werden. Ob München dann wirklich dabei ist, entscheidet die UEFA in einem Jahr. In München gibt es heute möglicherweise noch einen anderen Grund zur Freude. Der FC Bayern spielt am Abend um den europäischen Supercup gegen den FC Chelsea. Das Spiel wird um 8:45 angepfiffen. Spielort ist Prag. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischer Kleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischer Kleidung in Schweighausen. Wir haben noch zwei Blitzer in der Region. Zum einen in Effenheim beim Edeka-Markt und auf der B3 La Friesenheim Höhe Hoogsweier. Wolf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Das ist Music. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Move your body. Okay. Hey, Mr. DJ, where are you? I'm coming. Okay. Once again, people, we'd like to point out that there is a dance floor here. I ain't got no money. Gleich wieder da. Wenn alle, dann mach doch mal. Wenn jeder, versuch doch mal. Und ist die ganze Welt, dann zeig ihr dein Bestes. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3 ist ultra personalisierbar und ab 152 Euro im Monat auch besonders günstig. Null Anzahlung, 100% fahren. Die attraktiven Raten für alle Citroën DS-Modelle. Jetzt bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Warum nach Sylt fahren, wenn das Beste der Insel zu uns in den Europapark kommt? Die Sansibar. feiert bei den Sansibar Summer Nights. Entspannt Cocktails trinken und mit Hitradio-Ohr-DJ Nick Rivers tanzen, bis die Sonne untergeht. Die Sansibar Summer Nights, diesen Samstag wieder im Europa-Park. Präsentiert von Hitradio-Ohr. Ich verliere den Verstand. Egal, wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Atemberaubende Pferde, sportliche Höchstleistungen und ein unglaubliches Ambiente. Das ist die Galopprennbahn in Iffezheim. Pferderennsport der Superlative mit den erfolgreichsten Rennpferden Europas. Erleben Sie ein in Deutschland einmaliges Rennspektakel. Die große Woche vom 24. August bis 2. September mit dem Longines Großen Preis von Baden am 1. September auf der Rennbahn Iffezheim. Tickets und alle Infos auf www.baden-racing.com. Nimm's sportlich. Nimm Ketterer Weizen alkoholfrei. Gebraut mit natürlichem Mineralwasser, wertvollem Malz und feinem Aromahopfen. Der natürliche isotonische Durstlöscher für Sportler und Kenner. Ketterer sind netterer. Übrigens, Ketterer Weizen alkoholfrei hat 40% weniger Kalorien als das Weizenbier Ketterer Urweiße. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Rode-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Was für Sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, Zone Industrielle Elgersweier. Sur Internet, fkk-lancelot.com. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Heute ist nämlich Freitag, Codex-Tag. Just another Ladies Night. Alles für die Ladies. Und zwar Ladies, die bis 23 Uhr kommen, 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr und bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Also Gentlemen, totaler Frauenüberschuss angesagt. Morgen Samstag im Codex die Mega-Geburtstagsparty. Nämlich, wie jeden Monat, Augustgeborene bekommen 25 Euro Freiverzehr. U18 15 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dann heute in einer Woche die nächste Single Party im Codex. Und morgen in einer Woche, 7. September, Durstlöscher. Da erzähle ich später mehr davon. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Stark, cool! More music, more music, more music. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Macht-3-Gefühl. Ich sag Hallo nach Schwärmer. Wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Und? Abgefahren. When it comes to me, I am ready. I wash his feet with my heaviness. Forgive him when his tongue lies to his brain. Even after 3 times he betrays me. We'll be right back. Even prophets forgave his goofy way. I've learned love is like a brick you can build out so sink a dead body. You like it hurt, like it hurt. Ja, die erste Spezialversion. Ha, Rubber Ticker. Erster Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ab. Hier passiert's. Hier passiert's. Freitagabend. Action. Freitagabend. Probably the best beer in music. Coming up. Showtime. Let's get out. Yeah. Alle die Handys raus jetzt. WhatsApp auf. Schön, Emoticons. Hier kommt der WhatsApp. Wir gehen hier heute Party. Ich hab Wodka Clubmate. Singen die genau, yeah. Yo, ich hab vollen Empfang. Vier Striche WLAN. Ich bin online und mein WhatsApp geht auf. Ich krieg nen Standort von ihm und nen Foto von ihr. Yeah. Mein neuer Status, ich bin übelst cool drauf. Tausend Homies am Start, ich bin voll Multitask. Ist das geil, ich mach nen Gruppenchat auf. Hier kommt der WhatsApper, gehen wir heute Party. Ich hab Wodka Club Mate. Die letzte Message um 8. Nicht zu Ende getippt. Bin ich froh, dass es die Sprachnotiz gibt. Die Favoriten sind voll. Alle haben WhatsApp. Ich schick übelst Emoticons raus. An die Boys das Schnellboot. Für die Girls gibt's den Flipper. Doppelhaken MC für die im Haus. Hier kommt der WhatsApp. Gehen wir heute Party. Ich hab Wodka Club Mate. Ich WhatsApp im Bett, WhatsApp mit Janet, ich WhatsApp auf dem Klo, WhatsApp im Büro, ich WhatsApp im Meeting, WhatsApp mit meinem Liebling, ich brauch nen Praktikanten für mein WhatsApp. Hier kommt der WhatsApper, gehen wir heute Party, ich hab Wodka Club Mate. Showtime! Let's get out! Lady Gaga, Christina Aguilera. Ja, ich war gerade abgelenkt. Da draußen ist der Schuhverkäufer. Al, warum treibst du dich da draußen rum? Komm doch rein, was ist los? Ihr müsst euch mal um die Spülung da draußen kümmern. Ja, er wäre nicht Al. Na, wie sieht's aus, hä? Mit tief ein, hier riecht es nach Showbiz. Hier riecht nach Showbiz, ja, hallo. for my own. Oh, oh yeah. I don't need to know where you've been. All I need to know is you and no need for talking. Yeah, Applaus. Lady Gaga und Christina Aguilera. Hallo, Nachtschwärmer. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie. I've walked through the valleys of the wilderness in time. Only to find out that you have love in places I can't describe. Yeah. I need you. It's the sunrise. I just wanted to let you know I love you. Don't ever let go, 'cause the sun don't shine when you're not around my. Sonnentanz-Spezial von Klangkarussell. Ja, ich glaube, heute ist der letzte Tag, wo ich meine Sommer-Jingles noch an den Mann bzw. die Frau bringen kann. Ne? It's summertime, summertime, some, summertime, summertime, summertime, summertime, some, summertime, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime. Alle Farben des Sommers. Countdown for the summer. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. 19.38 Uhr am Freitagabend. Das ist der Sound, der Trend zurzeit. L. Ja, auch schon gehört. Aber Finger weg von meinem CD-Player. Och, wer will was von dem alten Dinger da? iRadio. Ist irre, was? Okay. Serving up the hottest beats in the mix. Yankees mashup on the street.

Naid. Morgen Samstag die Mega-Geburtstagsparty jeden Monat. Augustgeborene können feiern. Codex Club in Aachen. Bringt eure Freunde mit. Wer nämlich im August Geburtstag hat, bekommt 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. U18, 15 Euro Freiverzehr. Das gibt eine richtige Party. Da kommt da zwischendurch jemand, der Donnerstag, Nerd Gone Wild. Nerds erobern die Welt und das Codex. Da gibt's viele Späßels. Flotter Dreier. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Flotter Dreier Vodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Und Einlass mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Okay, dann kommt heute in einer Woche, Freitag, 6. September, die Single Night. Alle Ladies bekommen erstmal 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Love Angels und Gogo Aktionen. Love Letter, lustiges Briefe schreiben. Und natürlich die Armbänder. Die Leuchtarmbänder, das ist der Clou. Da gibt es also jede Menge Action und Spaß. Und Kontakte werden geknüpft. Grünes Armband, Single für alles offen. Rosa, willkommen die Punta Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben und hab keine Lust. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche. Durstlöscher. Durstlöscher. Mit einem Mega-Line-Up. Auch Vorverkauf. Unter anderem Popov, Mark Decoda, Danny San. Auf zwei Floors. Claudio Dahi, April Fate, Unüberlegt, PA. Mandy Bula, Frieda Pilz, Valium. Jakobi El Loco, Einlass ab 18. Kostenloser Taxiverkehr vom Bahnhof Aachen zum Codex. Ja, jetzt. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Yeah! Sound der 90er. 90er. Take a trip to 1994. Time the house on the floor. I'm track, it's me, you fix it. Prove my point, and I remix it. You're the A double L, some fresh, and I got together to make the track flow better. That's why we say, so now you know what's up. If I'm on the move, I can't stop. The beat is simple, but you can't refuse it. That's why I love music. Sound der 90er. Das habe ich ganz vergessen. Kollege Uwe Carsten ist heute Freitag bei der Tequila-Party im Milieu in Haslach. Das waren ein paar aus den 90ern, aber hat man sich erinnert? Ja, natürlich. Schuhverkäufer, was ist mit der los hier? Also heute habe ich dem bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Was Leute, denn? Vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yay! Hochfrequenter Albtraum. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Wir haben Freitag. Hallo, willkommen. DJ. hörst du mal wieder für die Freestyle-Freunde, ganz klar. So, ich habe wieder hier Ruhe von meinem Freund. Er ist jetzt Bier holen gegangen. Aber ich weile Ruhe. Ja, da bin ich aber froh. Oh, wir haben wieder mal was Aktuelles, oder? Ja, genau, hier. It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears once again. Oh, was ist denn das? Hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Whoever did this is in very deep trouble. Yo, hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep for being rude. Terrorizing people wherever I go. Es wird immer härter. We'll just keep in the flow. Das ist jetzt Werbeticket mit Bart Simpson. Last name Simpson, first name Bart. I'm here today to introduce the next phase. The next step in the big Bart phase. I got a dance real easy to do. I learned it with no rhythm and so can you. So move your body, gift, you got the notion. Front to back in a rock-like motion. Now that you got it, if you think you can. Do it to the music, that's the Bart name. Everybody, if you can do the Bart man. Whoa. Shake your body, turn it on. It wasn't long ago, just a couple of weeks. I got in trouble, yeah, pretty deep. Boomer was yelling, Mom was too. Because I put mothballs in the beef stew. Punishment time in the air lurch boom. Sitting by myself, confined to my room. When all else fails, nothing else left to do. I turn on the music so I can feel the groove. Absoluter Wahnsinn, ja? Bart Simpson von den Simpsons. Und der Song von Bart selber ist auch schon über 10 Jahre alt. Oh yeah. Also was ist hier dazu? Zu Robert Ticker. Yeah.

Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Freitag ist Codex-Tag. Es geht ab, Nachtschwärmer. Und vor allem Nachtschwärmerinnen. Heute heißt es nämlich Just Another Ladies Night. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 23 Uhr, ja. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und für alle Ladies bis 1 Uhr nur noch 5 Euro Freiverzehr. Es lohnt sich, früher zu kommen. Einfach super. Dann kommt morgen der Samstag, der 31. Codex Club in Aachen. Die Mega Geburtstagsparty. Alle Augustgeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Ausweis mitbringen. U18, 15 Euro Freiverzehr. Der absolute Wahnsinn. Dann ist da immer der Donnerstag. Nerd Gone Wild, We Freak Out. Bazinga. Was immer das heißen soll. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Donnerstags Euro Shooter Bar. Bottle Aktion. Flotter Dreier Vodka Energy nur 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis in Klammer Studentenpass 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ha! Dann heute in einer Woche die Single, die Mega-Single-Party. Auch für hoffnungslose Fälle. Love Angels und Gogo-Aktionen. Ladies 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr nächsten Freitag. Da gibt es heute die Armbänder und die Love Letter Aktion. Lustiges Briefe schreiben. Da kann man richtig Kontakt aufnehmen. Genau. Und die Armbänder, die sind die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche. Samstag, 7.9. Durst. Mein Echo ist kaputt. Durstlöscher. Das müsste ich nochmal mit Echo jetzt bringen. Durstlöscher. Die wahnsinnige Durstlöscher-Party. Mit einem Mega-Line-Up. Wie Popov, Mark Dekota, Dani San. Auf zwei Floors. Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA. Mandy Bula, Frieda Pilz, Valium. Jakobe El Loco. Einlass ab 18. Vorverkauf möglich. Ihr wisst Bescheid? Codex in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jetzt mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Bin ich jetzt doch, wenn ich miefe wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. Are about to witness non-stop music. Thank you. Here I am all the time, girl, you know me, I must admit, I'm the real one. let me hear some noise. Taking it back to the old school. Party on, party people, let me hear some noise. Halb neun am Freitagabend. Das darf ich für den Kollegen Uwe Carsten noch durchsagen. Er legt heute auf im Milieu in Haslach. Da ist nämlich eine Tequila-Party. Mir fällt auf, immer wenn eine Tequila-Party ist, ist er da. Ob das einen besonderen Grund hat? Ja, Uwe. ganz nebenbei mal schauen, was da in der Mailbox alles liegt. Hey Charlie, gib richtig Gas. Viele Grüße, Markus der Empfinger. Epfinger. Ja, das ist im Schwabenland. Ich kenne das Empfingen. Das liegt in der Nähe von Horb, Sülz. Kennt ihr das noch schon mal? Ja, da hat früher mal der Pfarrer in die Chronik geschrieben, ein dem Trunk ergebenes, arbeitsscheues Vöglein. Hier ist der Freitag. Jetzt hat gleich alle Telefone geklingelt. Der Rupert hat angerufen. Empfingen wäre das sündige Dorf. Aha, er muss es wissen. Die doofe Witze-Ecke. So, die doofe Witze-Ecke. Viele Frauen sagen mittlerweile, warum soll ich mir denn die Brüste vergrößern lassen? Mann, lass dir doch einfach die Hände verkleinern. Das ist auch eine Idee. Ein Paar in der vornehmen Gesellschaft in Baden-Baden ist am Tanzen im Kurhaus. Sagt sie zu ihm, entschuldigen Sie, Ihr Geschäft ist offen. Er ganz verlegen und leicht errötet. Können Sie mal nachsehen, ob der Geschäftsführer auch rausguckt? Sie, nein, der Geschäftsführer nicht. Aber die beiden Prokuristen. Danke, das reicht. Ich bin schon wieder bedient für heute. Dankeschön. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Ihr seid vollkommen richtig hier, Nachtschwimmer. Ruhe. Yeah. me, I watch you from my eyes, I'm in love, you see. And the way you are whining, and the way you are going, they say the man, I'm a try for rush like the brain and stop. Yo, but baby girl, will you be mine? Let go, show your skin because you're one of a kind, me not gonna lie. Girl, I must be in love, cause the way you are grind, you off my car top, girl. And let go with them limbs, yo. I feel like letting go. If you never know, baby, now you know. Cause you're one of a kind, now you dress so fine. Like me, damn, and I'm a chain, you shine so bright now. Stark, ha? Sean Kingston. Und Nicki Minaj. Ah! Wir haben schon wieder 20.42 Uhr, kurz vor der Werbung. Hey, yo, Sean. You, Mr. Kingston. You say you have it, you wear your tendenza. Look how you're going and now you're ice. You're pretty and you're nice. You're the newest in Nicki. Tuesday, I'll be up where you stay. I ain't like the mother, but that be I get loose lay. No, you getting hype, I know you wanna get up in it. But I just wanna think about it for another minute. I think I like your style, yo, why don't we let go? Ayo, and I ain't gotta tell them, and I ain't gotta sell them. It's YSL, daddy, I ain't gotta spell it. And yes, I kill them, I guess I am the villain. I park on the curb, I'm the owner of the building, you're deaf. Boy, I'm soon left. Come get this playboy bunny like you have. Sigh, Rastafari, dirty, dirty, dirty, dirty. Ah, auch wieder ein spezieller Mashup nur für euch, Nachtschwärmer. Codex Club in Aachen. Ey, stopp mal. Wow, das ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Nach der Werbung geht's weiter. Big City Beats sucht das neue Covergirl. Du bist sexy, liebst die Partynacht und möchtest auf das Cover der neuen Big City Beats Vogue 19 sehen? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil einer der erfolgreichsten CD-Compilations. Sei VIP bei den Big City Beats Partys, feiere mit den angesagtesten DJs und repräsentiere Big City Beats als das neue Covergirl. Jetzt bewerben und dein Bild hochladen auf bigcitybeats.de. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live. Aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile. Deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Mit der Schwarzwaldbahn. In den Schwarzwaldbahn. einfach mal abschalten. An Deutschlands höchsten Wasserfällen, Triberg. Das attraktive Tagesausflugsziel mit Schwarzwaldmuseum, den Triberger Wasserfällen und dem neuen Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Infos auf triberg.de. Triberg, mehr Schwarzwald geht nicht. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Lasertherapie, behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laser-Frischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Hallo, hört mich jemand? Ich flüstere so, weil ich abgehört werde. Es geht um eine Verschwörung. Hören Sie jetzt ganz genau zu. Die Hamburger Elbphilharmonie? Norden. Der neue Berliner Flughafen? Osten. Stuttgart 21? Süden. Verbinden Sie diese Punkte auf einer Karte. Erkennen Sie das verdammte Muster? Ein Dreieck. Und hier verschwindet einfach alles. Flughäfen, Bahnhöfe, Zeit, Geld, Baupläne, Bauleiter, politische Karrieren. Das ist nicht einfach nur ein Dreieck. Das ist das deutsche Bermuda-Dreieck. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hitradio Ohr präsentiert die neue deutsche Welle-Star Peter Schilling in der World of Living. Erleben Sie die größten Hits und neue, emotionale und kraftvolle Songs live am 13. September in der World of Living in Rheinau-Links. Tickets unter worldofliving.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Genau, Connection complete heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Just Another Ladies Night heißt es heute. Und da haben die Ladies jede Menge Vorzüge. Nicht nur sonst, aber heute extra noch. Für alle Ladies bis 23 Uhr, 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Und bis 1 Uhr noch 5 Euro Freiverzehr. Also, je früher, je besser. Dann kommt morgen Samstag die Mega-Geburtstagsparty, die ja einmal im Monat stattfindet. Nämlich alle August-Geburtstagskinder erhalten 25 Euro Freiverzehr. Da lässt sich doch feiern, oder? Ladet eure Verwandten, Bekannten, Freunde ein. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und immer donnerstags Nerd Gone Wild heißt es da. Wie Freak Out. Nerds erobern die Welt. Und hoffentlich auch das Codex. Genau. Und zwar gibt's da jede Menge Specials. Euro-Shooter-Paar, Bottle-Action, flotter Dreier-Wodka-Energy nur für Euro die ganze Nacht. Mit Nerd-Nachweis, also zum Beispiel Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Wenn man anders sagt, und immer Einlass im Codex ab 22 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche. Freitag, 6. September. Die Single Party. Die Mega Single Party. Alle Ladies erstmal 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Love Angels und Coco Aktionen. Liebesengel. Aha. Dann gibt's die berühmte Love Letter Aktion, also lustiges Briefe schreiben, weil jeder bekommt eine Nummer an die Brust geheftet, der reinkommt, und den kann man dann schreiben. Dann gibt's ja zusätzlich noch die Armbänder, die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Zum Beispiel grün, Single und für alles offen, blau, ich will nur Spaß, rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Alles klar? Super! Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche, Samstag, 7. September. Durstlöscher. Die Mega Durstlöscher Party. Mit einem gigantischen Line-Up. Vorverkauf empfohlen, aber auch Abendkasse natürlich geöffnet. Also, Line-Up, Popov, Mark Dekoda, Dani San, auf zwei Floors übrigens, Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA, Mandibula, Frieda Pilz, Valium, Jacobe El Loco. Einlass ab 18. Und dann nicht vergessen, nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt da die Live-Übertragung direkt aus dem Codex. Klar! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer Ja, da bin ich wieder. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Vorher hat man 90er Spezial, jetzt machen wir 80er. Show is about to begin. Bei Radio Ohr. This is a test of the emergency broadcast system. We'll be right back.

find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. I'm gonna send into outer space to find another race. Oh,

Liebesengel. Ja, das ist ja sagenhaft. Dann die Love Letter Aktion. Brief, lustiges Briefe schreiben. Weil jeder, der reinkommt, bekommt ja eine Nummer auf die Brust. Oder auf die Stirn, wo auch immer hin. Und dann kann man demjenigen einen Brief schreiben. Und da gibt's einen Poststand. Und derjenige, wenn er den Brief liest, kann er zurückschreiben. Und so finden Verbindungen statt. Da gibt's aber zusätzlich noch die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Es ist der Wahnsinn, ich komme stottern. Grüne Armbänder, jeder bekommt Armbänder, ja, kostenlos natürlich. Grün heißt Single und für alles offen, in Klammer, quatsch mich an. Rosa, willkommen im Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Was sagt ihr dazu? Super! Da, da, da. Hey, hey! Dann morgen in einer Woche, 7. September. Durstlöscher. Durstlöscher. Die Mega-Durstlöscher-Party nach den Sommerferien. Mit einem gigantischen Line-Up. Einlass ab 18. Zwei Floors. DJs, unter anderem Popov, Mark Dekoda, Danny San, Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt, PA, Mandy Bula, Frieda Pilz, Valium und Jacobe del Loco. Dann gibt es wieder den kostenlosen Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Heute gibt's wieder Charlie Pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. 90er.

David Guetta, Usher und Maroon 5. Okay, beim Arzt. Der Arzt und Patient, leider kann ich die Ursache ihrer Krankheit nicht finden. Aber vielleicht liegt es am Alkohol. Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind, sagt der Patient. Ja. Nächster, ein Mann beim Frauenarzt. Haben Sie meiner Frau die Spirale eingesetzt? Ja, wieso? Dann sehen Sie mal, wie ich dieses Ding wieder runterbekomme. In dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne. Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgebrochen. Und jetzt in dieser Show. Der absolute I'll bring them down. I'll kick with no.

zum Beispiel auch Wodka Energy für Lotter 3er nur 4 Euro. Also 3 Stück. Die ganze Nacht. Und mit Nerd-Nachweis 10 Euro Freiverzehr. Genau. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche die Mega-Single-Party. Alle Ladies 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Aber es herrscht immer Wahnsinns-Frauenüberschuss. Gentlemen, ihr müsst euch da ranhalten. Die Auswahl ist groß. Dann zusätzlich noch Love Angels und Gogo-Aktionen. Dann, was zu einer richtigen Single-Party gehört, lustiges Briefe schreiben mit einem Poststand. Love Letter-Stand. Und die Armbänder. In verschiedenen Farben. Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single und für alles offen. Rosa, willkommen im Bunde Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben. Ich habe keine Lust. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche, Samstag, 7. September. Durstlöscher. Ja, ich habe keine tiefe Stimme. Das Gerät ist abgeraucht und kein Echo. Durstlöscher mit einem Mega-Line-Up. Einlass um 18, Vorverkauf. Aber auch Abendkasse. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Das ist ein Ding. Radio an. Ich glaub, ich bin. Vertraute Stimme. Geiler Flair. Charlie 2000. Ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial abnormal. So ist nur Charlie. Hallo Nachtschwimmer, seid ihr noch da? Ja, super. We'll be right back. Wahnsinn, Nacht schon mal, 90er, das waren Zeiten. Ganz kurz nochmal die Blitzermeldungen. B3 La Richtung Friesenheim in der 70er-Zone. Und B3 Baden-Baden-Sandweier auch in der 70er-Zone auf in beiden Richtungen. Hollywood. Kelly, die Tochter von meinem Freund Al. Was gibt's? Jedenfalls dachte ich, es wäre langsam an der Zeit, dass ich der Gesellschaft was zurückgebe. Den Aufzeichnungen der Tripperklinik zufolge hast du das schon. Ja, Kelly. Das war dein Bruder, hä? Er ist eine Toilettenspülung. Ja. Das war nochmal ein 90er Spezial. Bei mir ist wieder Feuer unterm Dach. Kelly hat Zeugnisse bekommen. Oh je, mein Freund Al. 6-6-6-4. Wie kommt das, Kel? Warst du da anwesend? Kel, das ist bisher das Schlechteste. Also dafür müssen wir uns eine Strafe überlegen. Ja, ja, genau. Die Strafe ist, dass du mit mir ausgehst bald. Kelly, hä? So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Aber sie braucht das nicht. Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Yeah! I feel great! Jeden Freitag. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Um Längen besser. Freitag. Wow! Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. geht's mit Power ans Wochenende. Sieht klasse aus. Nagelt dich zurzeit jemand? Mein Mann nagelt mich. Wie bitte? I'm no Superman. I'm no Superman. Космическая станция «Мир» находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня. So, noch einmal, das ist für den Patrick Brandstetter. Er grüßt alle Hitradio-Hörer und das Europapark-Team. Er wünscht sich Eurosat. Das habe ich nicht, finde ich nicht. Aber das ist meiner Meinung nach sogar besser. Euromir, das war vor über 10 Jahren eine Auskopplung aus dem Europapark. Wer kann sich noch erinnern? Hey!

4-Sterne-Wellness direkt am Schluchsee. Jetzt Gutschein downloaden unter auerhahn.net. Sie suchen Spiel, Spaß und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg. Lahr, Stuttgart, Bodensee und rund um München. Magic-Casino.de. Magic Casino. Nimm's sportlich. Nimm Ketterer Weizen alkoholfrei. Gebraut mit natürlichem Mineralwasser, wertvollem Malz und feinem Aromahopfen. Der natürliche isotonische Durstlöscher für Sportler und Kenner. Ketterer sind netterer. Übrigens, Ketterer Weizen alkoholfrei hat 40% weniger Kalorien als das Weizenbier Ketterer Urweiße. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend, Freitag ist Codex-Tag nach Trevor. Just another Ladies Day. Ladies Night. So ist, wenn man mit einem Auge schon wieder auf die Uhr schaut. Heute ist nämlich extra für die Ladies, die Ladies Nacht. Das heißt für die Gentlemen antanzen. Völliger Frauenüberschuss. Alle Ladies bis 23 Uhr. 20 Euro frei verzehrt, da haben einige schon abkassiert. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro noch. Und die Ladies bis 1 Uhr noch 5 Euro frei verzehrt. Genau, so ist es heute. Da, da, da, das geht ab. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Die Mega-Geburtstagsparty, die findet immer einmal im Monat statt. Und zwar für die Geburtstagskinder. Diesmal sind alle Augustgeborenen dran. Wer im August geboren ist und das nachweisen kann mittels Ausweis, erhält 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Da lohnt sich doch, seine Freunde und Bekannten einzuladen, von dem Codex seinen Geburtstag zu feiern. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Donnerstags Nerds Gone Wild. Nerds erobern die Welt. Und da gibt's einige Specials. Euro Shooter Bar, Bundle Aktion. Flotter Dreier Vodka Energy nur 4 Euro die ganze Nacht. Und Eintritt mit Nerd-Nachweis 10 Euro. Bonusverzehr, also mit Studentenpass oder Schülerpass und so weiter. Ah, dann kommt heute in einer Woche, der Freitag, der 6. September, Single Party. Das ist ganz was Besonderes in meinem Codex. Erstmal, alle Ladies bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Dann gibt's die Love Letter Aktion, das lustige Briefe schreiben. Und zusätzlich noch Love Angels. Liebesengels und Gogo-Aktionen. Und das Briefeschreiben funktioniert folgendermaßen. Jeder kriegt eine Nummer an die Brust oder auf den Kopf, wo auch immer. Und wer Interesse hat, schreibt dann an die und die Nummer und gibt es an der Poststelle im Foyer ab. Und dann muss derjenige, wenn er ab und zu vorbeischaut, schauen, ob er Post hat. Oder die. Ist doch toll, ha? Und wenn das noch nicht reicht, dann gibt's das Lust, die Armbänder. Die Leuchtarmbänder, die signalisieren den Single-Status. Grün, Single für alles offen. Rosa, willkommen, Duft und Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben. Und dann morgen in einer Woche Durstlöscher. Nach der Sommerpause die Mega-Durstlöscher-Party mit einem gigantischen Line-Up. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wen haben wir denn hier?

Ready, set, let's go. Dance, go, pro. I know, you know, I go psycho. And my new joint hit, just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You gotta, rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing it was dancing a jig here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba, Cuba. Just bite it. For the look, I don't light it. Still waiting to get me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like a play. Yo, my cardio is infinite. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get some. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Ja, Get Lucky Spezial, haben wir es gehört? Alles mit drin. Will Smith. Und wer genau hier hört, noch Alexandra Stan. Mr. Sexy Beat. Ganz kurz nochmal die Radarmeldungen. B3 Baden-Baden, Sandweier, in beiden Richtungen in der 70er-Zone. Und B3 Laaf Riesenheim in der 70er-Zone. Oh Mann, was für ein langweiliger Sound. Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Unverbesserlich gut. Music Power, Power, Power, Power, Power. Don't you like my chain? Hey, yeah. My chain, my chain. Don't you like my chain, man? Young Gucci mane and I'm popping off the chain, man. And my Jacob is so fruity. Call me Gucci mane, no, you call me Gucci Gucci. Ja. Blondie will sich scheiden lassen. Der Anwalt, trinkt ihr Mann? Nein. Schlägt er sie? Nein. Und wie steht's mit der ehelichen Treue? Oh, damit kriegen wir ihn. Zwei unserer Kinder sind nämlich nicht von ihm. Hallo Blondie. Aber nein, komm, einen bringen wir noch. Was denken ein Callgirl, eine Jungfrau und eine Ehefrau beim Sex? Also, das Callgirl, na wenigstens hat er gut bezahlt. Die Jungfrau, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Die Ehefrau, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden. Das ist zu viel, das ist ja knüppeldick. Ja, das ist der Freitag. Das gibt's nur bei Radio. Das ist Oh Mann, da fällt mir ein Kopf nicht ein. Aufhören. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Hey yo, ein zweiter Radio lang. Das ist so gut, nicht weiter, gell? Was gibt's? Ha, ha, ha. Das war ein Witz. Hm? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Ja, hast du nicht richtig mitbekommen vorher. Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Oh, komm, vergiss es ja auch. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das sage ich auch. You know, every now and then, you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. Day. We always but do it. Never lost nice. One minute and rough. And but we're going to take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. Big wheel. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud.

1125 Jahre Wein in Gengenbach. Die längste Weinhistorie der Ortenau. Das verpflichtet uns Gengenbacher Winzer zur Tradition und höchster Qualität. Gengenbach. Weingeschichte seit dem Jahre 888. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's ab. Freitag ist Codex-Tag. Heute heißt es Just Another Ladies' Night. Ladies an die vorderste Front. Nämlich alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr noch 10 Euro Freiverzehr und bis 1 Uhr noch 5 Euro Freiverzehr. Meine Herren, das ist die Möglichkeit, mal nette Damen kennenzulernen. Weil es herrscht immer Frauenüberschuss. Da müssen wir was tun. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, 31. Wie jeden Monat einmal die Mega-Geburtstagsparty. August Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr. Und da lohnt es sich, mit seinen Freunden, Bekannten, euren Geburtstag zu feiern. Genau, U18, bekommen 15 Euro frei Verzehr. Das gibt die Party. Also, einloggen. Morgen, Samstag. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Heute in einer Woche. Die Mega-Single-Party. Alle Ladies 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Erstmal, das ist immer so. Aber neu sind die Love Angels und die Gogo-Aktionen. Dann die Love Letter-Aktion, lustiges Briefe schreiben. Und die Armbänder. Die signalisieren den Single-Status. Ja, wisst ihr schon? Alles klar. Dann Samstag, 7. September, also morgen in einer Woche, Durstlöscher. Die Wahnsinnsparty von Durstlöscher, Einlass ab 18, Vorverkauf auch möglich. Mit einem riesen Line-Up. Popov, Mark Dekoda, Danny San. Codex Club in Aachen. Auf zwei Floors Claudio Tahi, April Fate, Unüberlegt PA, Mandibula, Frieda Pilz, Valium und Jacobe El Loco. Dann ist wieder der kostenlose Shuttleverkehr vom Bahnhof Aachen zum Codex. Morgen in einer Woche, Durstlöscher. Und den Donnerstag nicht vergessen, Nerd Gone Wild. Nerds erobern die Welt und das Codex. Spezialaktionen, Buddelaktion. Euro-Shooter-Paar, flotter Dreier, aber gehen natürlich die ganze Nacht für 4 Euro. Mit Nerd-Nachweis, Flammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Oh, da schon mal die Zeit vergeht, das ist ja nicht normal. Wir haben 22.52 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of all. Oh, oh, oh, ow, oh, oh, oh.

Wir wissen, dass 3 Tage vor dem Angriff die Chemiewaffenexperten des syrischen Regimes in den betroffenen Gebieten vor Ort waren, um Vorbereitungen zu treffen. Und wir wissen, dass Mitglieder des Regimes die Anweisung bekommen haben, sich auf den Angriff vorzubereiten, indem sie Gasmasken aufsetzen. Bei der Attacke seien mehr als 1.400 Menschen getötet worden, darunter hunderte Kinder. Die USA würden darauf entsprechend reagieren, so Kerry weiter. Wie? Das ist noch offen. US-Präsident Obama hat nach eigenen Angaben noch keine endgültige Entscheidung über eine Militärintervention gegen das syrische Regime getroffen. In Berlin werden die letzten Vorbereitungen für das Kanzler-TV-Duell am Sonntag getroffen. Vor dem Aufeinandertreffen von Kanzlerin Merkel und Herausforderer Steinbrück haben sich die Moderatoren Raab, Will, Illner und Klöppel den Fragen der Journalisten gestellt. Kurze, prägnante Fragen und kurze, prägnante Antworten. Larifari und Wischiwaschi sollen vermieden werden. So wünscht es sich zumindest Stefan Raab, einer der 4 Moderatoren des TV-Duells. Neben ihm wird auch Anne Will von der ARD zum ersten Mal mit durch ein Kanzler-TV-Duell führen. Maybrit Illner vom ZDF freut sich derweil auf 90 spannende Minuten am Sonntagabend, während RTL-Moderator Peter Klöppel seinen Twitter-Account deaktivieren möchte, damit auch bis zum Schluss die Themen der Befragung geheim bleiben. Aus Berlin